Anlässlich des 85. Gründungstages der Heroischen Koreanischen Volksarmee gab das Staatliche Amt für Briefmarkenemission eine neue Briefmarke heraus. Im oberen Teil der Briefmarke sind die Worte 85. Gründungstag der Koreanischen Volksarmee und die Jahreszahlen 1932 und 2017 zu lesen. Die Briefmarke veranschaulicht die ruhmreiche Kampfroute der unbesiegbaren starken Revolutionsarmee, die 85 Jahre lang seit der Gründung der Koreanischen Revolutionären Volksarmee, der ersten revolutionären Streitkräfte Koreas, unter der weisen Führung der unvergleichlich großen Menschen von Paek Dosan eine stetsigreiche Geschichte und glänzende Traditionen schuf.